Fast ein ganzes Jahr protestieren wir gegen das Cyber Rally. Ein Jahr mit viel Gegenwind, den wir erzeugt haben, wie der Besetzung des Kupferbaus, vielen weiteren Kundgebungen, einer kritischen Vortragsreihe und einem Aktionsmonat liegt hinter uns. Trotzdem scheint die Ansiedlung von Amazon und Co. auf der oberen Viehweide immer mehr in greifbare Nähe zu rücken. Ebenfalls alles als andere als ruhig wurde es um das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, welches maßgeblich an der Entstehung des Cyber Valley Campus in Tübingen beteiligt ist. Gegen den ehemaligen Direktor Nikos Logothetis wurde im Dezember 2018 ein laufendes Verfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gegen Zahlung eines 4- bis 5-stelligen Betrags eingestellt, weshalb er weiterhin Tierversuche wieder anleiten und durchführen darf. Um diese Leistung, in Anführungsstrichen, zu ehren, erhielt Logothetis vor knapp einem Monat sogar ein 4-tägiges Symposium mit dem Titel Mystery of the Brain an der Uni Tübingen, für welches über 30 Spitzenforscherinnen aus aller Welt anreisten und Tierversuche für die Hirnforschung als unumgänglich darstellten. Dieses Symposium wurde übrigens relativ geheim durchgeführt und sehr kurzfristig öffentlich angekündigt, weil sie Angst vor Protesten hatten wahrscheinlich. Die anwesenden Forscherinnen beklagten dennoch ein immer weiteres Voranschreiten des Misstrauens in Grundlagenforschung sowie in Forschung an Tiermodellen innerhalb der Gesellschaft und möchten das Image dieser Methoden wieder mit aller Macht aufpolieren. Bezeichnend für diese angestrebten Imagewechsel steht auch der neue Direktor des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik, Peter Dayen aus London. Er gilt als einer der führenden KI-Forscherinnen weltweit und hat sich auf die Erforschung von Entscheidungsfindungsprozessen im Gehirn, deren Störungen bei psychischen Erkrankungen sowie Programmier- und Statistikmethoden, mit denen Lern- und Entscheidungsvorgänge mit Computern simuliert werden können und somit wichtige Grundlagen für die Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzwerken darstellen, beschäftigt. Laut einer Pressemitteilung der Max-Planck-Gesellschaft setzt sich Dayen für die schnelle Umsetzung von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in Medizin und Industrie ein und am Standort Tübingen aufgrund der guten Vernetzung der Forschungseinrichtungen, dass er da ideale Bedingungen vorfindet. Perfekt also für die immer weiter voranschreitende Umstrukturierung des Instituts. Darüber hinaus stellt er eine weitere Person dar, welche anhand von Affenversuchen große Anerkennung in Forschungskreisen auch in Form von Preisen erhalten hat und diese Anerkennung jetzt im hochdotierten KI-Projekt mit fragwürdigen Zielen umsetzt. Wir kritisieren diese sowohl Tierversuche als auch diese Form von KI-Forschung und fordern deshalb lieber Max Planck als Max Planck auf der oberen Viehweide.